Sonntag, der 11. Januar. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Beim Gongschlag ist es 8 Uhr. 8 Uhr. Brüssel. Über eine mögliche Änderung der Wechselkurse im europäischen Währungssystem sind die